Al-Arabiya über die möglichen Hintergründe der Verschleppung von 9 Ausländern, darunter 7 Deutsche. Der saudische Fernsehsender hatte in den vergangenen Tagen die ausführlichste Berichterstattung in der Region über den Vorfall. Das ist kein Zufall, denn Saudi-Arabien trennt eine 1800 Kilometer lange, schwer zu kontrollierende Grenze vom Jemen. Je größer die Unruhen und der Zerfall der Staatsgewalt in dem ärmsten arabischen Staat, desto größer sei auch die Gefahr für Saudi-Arabien, meint der jemenitische Journalist Faris Sanabani. Wenn der Jemen zerfällt, dann trifft das nicht nur mich oder meine Nachbarn. Es geht nicht nur um den Jemen. Saudi-Arabien wird es treffen. Es wird auch Folgen in Afrika haben. Die Taliban werden hier im Jemen Einzug halten. Saudi will go down with it. Africa will move. The Taliban will move in here. Und oder Al-Qaida möchte man hinzufügen. Nach den Anschlägen vom 11. September in den USA gingen die jemenitischen Behörden mit amerikanischer Hilfe gegen Al-Qaida vor im Jemen, dem Heimatland von Osama bin Ladens Vater. Doch seit 2006 sollen sich Al-Qaida-Sympathisanten erneut verstärkt hier niedergelassen haben. In den letzten Monaten suchten Berichten zufolge Al-Qaida-Kämpfer aus Pakistan und dem Irak im Jemen Zuflucht. Der Jemen gilt den Extremisten erneut als attraktive Rückzugsbasis, denn die Regierung in Sanaa verliert zunehmend die Kontrolle über verschiedene Landesteile. Sarah Phillips, eine australische Jemen-Expertin, erläutert. Die Kontrolle der Zentralregierung über das gesamte Land war nie sehr ausgeprägt. Es gab immer Regionen, die zwar nicht offiziell, aber de facto relativ autonom geblieben sind, vor allem wenn es um ihre Ressourcen ging. Oder die Frage, wie viel Staat erlaubt ist, der Bau einer Polizeistation zum Beispiel. Es wäre falsch zu sagen, der jemenitische Staat war stark und jetzt zerfällt er. Aber die Fragmentierung wird immer stärker politisiert. Das gilt vor allem für die Sada-Provinz im Norden, wo jetzt die Ausländer entführt wurden, sowie für den immer schärfer werdenden Konflikt der Regierung mit dem Süden. Abdelkarim al-Iryani, Ex-Premier und heute Berater von Präsident Ali Abdallah Saleh, räumt ein, die Lage sei besorgniserregend. Zwar sieht al-Iryani auch Fehler der Regierung, doch er hält die Wirtschaftskrise für den wichtigsten Grund für die zunehmende Instabilität. Somebody may not like it, but I must say it. Einige mögen das nicht gerne hören, aber ich denke, das Wirtschaftsproblem verschärft die Krise im Süden und sie bedroht den Norden. Die Klagen der Leute gründen sich in erster Linie auf dem Mangel an wirtschaftlicher Entwicklung. Tatsächlich protestieren die Menschen im Süden wie auch im Norden unter anderem gegen die Vernachlässigung durch die Zentralregierung. Doch das taten sie auch schon, bevor sich die Wirtschaftskrise zuspitzte. Die hält der Präsidentenberater dennoch für das bedrohlichste Problem. The economic situation of Yemen is very dire. We cannot deny that. Unemployment is very high. Die wirtschaftliche Lage im Jemen sei entsetzlich. Die Arbeitslosigkeit liege bei 30% oder mehr wegen der internationalen Finanzkrise. Diese Probleme könnten nicht über Nacht gelöst werden. Sie benötigten die Kooperation der Bevölkerung. Ein Reformprogramm existiere zwar, aber es sei unklar, wie schnell es umgesetzt werden könne. Man könne nur hoffen und zähle auf internationale Unterstützung, so al-Iryani, denn Armut ist der Zwillingsbruder des Terrorismus im Jemen. In anderen Ländern kommen die Terroristen aus der Mittelklasse. Aber im Jemen ist es eine Frage der Armut, denn eine Mitgliedschaft bei Al-Qaida garantiert ein attraktives Gehalt. Die langsam versiegenden Ölquellen, die bisher noch 90% des Exporterlöses im Jemen ausmachen, sowie die gesunkenen Preise für Rohöl auf dem Weltmarkt, lassen die staatlichen Einnahmen drastisch sinken. Der Erlös aus dem Erdölexport ist im ersten Quartal nach Angaben der jemenitischen Zentralbank um 75% gesunken. Die weit verbreitete Korruption und Klientelwirtschaft verschlimmern die Situation, ebenso wie ein galoppierendes Bevölkerungswachstum. Mehr noch, eine Hungersnot könnte anstehen für die 23 Millionen Jemeniten, warnt der Präsidentenberater. Extreme Trockenheit könne zu einer der schlechtesten Ernten aller Zeiten führen. In einem Staat, der, wenn überhaupt, seine innenpolitischen Probleme mit Cash löst, verspricht das nichts Gutes. Im Süden gingen die Menschen immer öfter auf die Barrikaden. Sie fühlten sich von Sana, der Hauptstadt im Norden, ausgebeutet, erklärt Sarah Phillips, die Jemen-Expertin. Viele von Jemens Bodenschätzen liegen im Süden, 70-80% des Öls. Der Hafen von Aden ist dort. Sie fühlen zu Recht oder zu Unrecht, dass sie zwar all diese Ressourcen haben, aber nicht davon profitieren. Deshalb fordern immer mehr Südjemeniten eine erneute Teilung des Landes, wie vor der Vereinigung 1990. Auch im Norden wollen die Anhänger der Rebellenbewegung um Abdelmalek al-Houthi am liebsten eine Autonomie, denn auch sie fühlen sich von der Regierung diskriminiert, wirtschaftlich, politisch und religiös. Die Houthis gehören zur schiitischen Sekte der Saidis, einer Minderheit im konservativ-sunnitischen Jemen. Der schwelende Konflikt mit den Regierungstruppen in Saada dauert nun schon seit 2004 an. Hunderte Menschen wurden getötet, Tausende aus ihren Dörfern vertrieben. Der Konflikt flammt immer wieder auf. Ein Ende ist nicht absehbar. Es gibt Scharmützel, jedoch keine ernsten Gefechte. Aber alle Probleme, die nicht gelöst werden, bleiben eine Bedrohung. Das ist sicher. Der EU-Antiterror-Experte Gilles de Kerchove warnte erst jetzt, der Jemen laufe Gefahr, in die Fußstapfen der gescheiterten Staaten Afghanistan und Somalia zu treten. Das könne auch die Schifffahrt am Golf von Aden zusätzlich gefährden.